Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt in der seltenen Lage, dass ich eine ganz technische Ansage irgendwie doch so moderatorenmäßig verknüpfen kann mit dem, was danach kommt. Es geht um den Teilnahmeschein für diese Vorlesung. Die Prüfung, die dazugehört, findet statt am Dienstag, den 16. Februar. Das ist die Woche nach Vorlesungsende. Und zwar von 10.30 Uhr bis 11 Uhr, also die Klausur dauert nicht ewig lang, die dauert eigentlich 20 Minuten, das ist jetzt schon so mitgerechnet, im alten Hauptgebäude, also nicht in diesem Hörsaal, sondern im Hörsaal 23 im alten Hauptgebäude. Das ist einer der, wenn ich das richtig sehe, einer dieser alten Hörsäle, die auch so eine aufsteigende Sitzreihen haben, unten im Erdgeschoss der. Ich weiß nicht, ob der auch einen Eigennamen hat. Wenn man zum Eingang des alten Hauptgebäudes vorne reingeht, geradeaus durch hinten. So etwas halb erhöht. Da findet die Klausur also statt. Die ist die Voraussetzung für den Teilnahmeschein. Ist keine weltbewegende Sache. Wir grenzen das auch etwas ein. Das geben wir nochmal bekannt, auch auf der Webseite unter Aktuelles. Nicht alle Vorlesungen, also nicht alle Beiträge von Gästen in dieser Ringvorlesung werden Gegenstand der Klausur sein, sondern eine ausgewählte Menge von vielleicht so 6, 7, sowas in der Größenordnung. Das finden Sie genauer spezifiziert auf der Webseite des Instituts für Philosophie unter Aktuelles. Da kommt auch der Termin hin, aber wir werden es jetzt auch immer jeweils ansagen. So, Prüfung. Ja, noch eine Frage. Benotete Prüfungsleistung kann man jedenfalls in den Studiengängen, in denen die Philosophie aktiv ist, in einer Vorlesung nicht erwerben. Es gibt aber, Sie sind wahrscheinlich aus einem anderen Fach. Da müssten wir bilateral noch mal Kontakt aufnehmen. Sie sind dann ein Spezialfall. Es gibt in einigen Fächern, unter anderem in der Informatik, den Fall, dass auch das, was wir Teilnahmeschein nennen, also auch so eine Kleinklausur benotet wird. Das ist dann keine schriftliche Leistung in unserer Nomenklatur, sondern es ist ein solcher Teilnahmeschein. Wir machen das für Sie möglich. Also Sie kriegen was in der Art. Nehmen Sie an der Klausur teil und vermerken Sie dann auf der Klausur, ich benötige für das Fach Informatik so und so viele Credits einen Schein, auf dem eine Note steht, und wir machen das dann passend. Also da diese Klausur auch mit einem Punktesystem ausgewertet wird, ist das alles ganz seriös. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Note, sondern Sie kriegen dann eine, die korreliert zu dem Ergebnis. Gibt es noch zu diesem Punkt Fragen? Sagen Sie es auch weiter, weil mit Sicherheit nicht alle heute Abend da sind. Wann werden Sie denn die Auswahl und wie werden Sie die Auswahl bekannt geben? Auf der Webseite des Instituts für Philosophie finden Sie unter Aktuelles diese Auswahl, wann? In den nächsten 2 Wochen. Okay. Also gerade bei den externen Gästen hören wir uns erstmal deren Beitrag an, bevor wir entscheiden, ob man da prüfen kann. Noch weitere Fragen? Also Sie müssen jetzt nicht zusätzlich Literatur lesen oder so, Sie müssen mental anwesend gewesen sein und verfolgt haben, wovon die Rede war, dann schaffen Sie das. Damit also jetzt, was ich eben sagte, kommen wir vom Geprüftwerden zur Prüfung, aber wir kommen erstmal zu unserem Vortragenden heute, kein Gast im engeren Sinne. Wir freuen uns, Herrn Dr. Andreas Gehlhardt hier zu begrüßen. Gleichzeitig ist es aber schon so eine Art von Vorstellung. Herr Gehlhardt ist seit Oktober letzten Jahres hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie und außerdem wissenschaftlicher Leiter des Forum Interdisziplinäre Forschung der Technischen Universität Darmstadt. Ich weiß nicht, ob das auf Ihrem Schirm schon aufgetaucht ist. Wir haben ein Forschungsforum, das neu eröffnet worden ist, jetzt vor dem Jahreswechsel hier an der TU etabliert. Das ist eine ziemlich anspruchsvolle Grundkonzeption. Forscher mit Forschern, Forscherinnen mit Forscherinnen, Forscher mit Forscherinnen und so weiter, ins Gespräch zu bringen, auf Augenhöhe dessen, was sie tun, und auch Öffentlichkeiten herzustellen, unterschiedlicher Größenordnung, rund um die Forschungsthemen, die in der TU wirklich heiß sind und uns bewegen. Das kann heißen, dass es eher TU-interner Radius ist. Das kann aber auch heißen, dass das irgendwie unterschiedlich große Radien für große Öffentlichkeiten in der Region, in Hessen, in Deutschland sind, die gewählt werden. Dieses hochaktive Zentrum wird also von einem Philosophen geleitet. Das ist Herr Dr. Gilhardt, der andererseits aber eben auch hier in der Philosophie zu Hause ist. Insofern willkommen. Und für einige vielleicht auch ein Gesicht, das also vielleicht neu ist und das Sie sich auf jeden Fall merken sollten. Ich sage ein paar Worte zur wissenschaftlichen Vita von Herrn Gilhardt. Er hat neben der Philosophie neuere Geschichte und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert in Bonn, Paris und Bochum. Und seine Forschungs- und die Forschungsinteressen als Philosoph bewegen sich in diesem Interferenzfeld der Philosophie einerseits, aber auch der Ästhetik, Literaturtheorie, Sprachphilosophie, Texttheorie, Zeichentheorie auf der anderen Seite. Nicht nur in dem Sinne, wie wir das sozusagen als Perspektive der theoretischen Philosophie kennzeichnen würden, sondern auch unter der Perspektive ethischer Fragestellungen. Diese Kombination Literatur, Text und Ethik verweist geografisch Richtung Frankreich insbesondere. Und das ist auch eine der Hintergrundwelten, die in den Arbeiten von Herrn Gilhardt ganz präsent sind. Französische Philosophie, insbesondere des 20. Jahrhunderts und ganz aktueller Art. Ich nenne einige Buchpublikationen. Es gibt eine Arbeit, erschienen in München beim Fink Verlag im Jahr 2005, über das Denken des Unmöglichen, Sprache, Tod und Inspiration in den Schriften Maurice Blanchots. Und es gibt ein Buch, ebenfalls 2005 erschienen, das möglicherweise etliche von Ihnen schon in der Hand hatten. Das ist eine Einführung in das Werk von Emmanuel Levinas. Ich denke, bei beiden Autoren, bei Levinas geradezu unübersehbar, aber auch bei Blanchot haben sie dieses Spannungsfeld einer Philosophie, die sich nicht darauf beschränkt, Zeichentheorie oder etwas in dieser Art zu sein, reine Sprachphilosophie zu sein, wenn sie sich der Sprache nähert. Dann gibt es eine Herausgabe, gemeinsam mit Ulf Schmidt, Tanja Schulz, mit dem schönen Titel Stillstellen, Medium, Aufzeichnung, Zeit, erschienen in der Edition Argus im Jahr 2003. Und es gibt eine Anzahl von Aufsätzen, deren Titel ich Ihnen jetzt nicht alle vorlese. Es gibt noch keinen Webauftritt mit einer vollständigen Publikationsliste. Wir werden das jetzt bald mal einrichten. Ich empfehle Ihnen, da mal zu stöbern und sich zu informieren. Aktuell arbeitet Herr Gilhardt an einer Arbeit über Gewissensdiskurse um 1800. Und das heutige Thema gehört in dieses Feld. Es heißt die endliche und die unendliche Prüfung. Das war jetzt das mit Prüfung und Prüfung. Bewährungsproben 1800, 1900. Ich weiß nicht genau, was sich unter diesem Titel verbirgt, außer dass es nicht um Prüfungen diesen Typs primär geht, oder? Doch. Also vom Examen zur Bewährungsprobe in vielleicht einem anderen Sinn. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf deinen Beitrag. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche und ausführliche Vorstellung. Tatsächlich liegt das, was ich heute Abend vorstellen möchte, quer in dem vom, was für einen Schein bekomme ich für meine Klausur bis zu den Gewissensdiskursen um 1800. Es geht um Prüfungstechniken in einem sehr weiten Sinn. Und ich beginne mit einigen einfachen Thesen. Es sagt sehr viel über eine Gesellschaft aus, wie die Prüfungen, die stark reglementierten Tests und die eher informellen Bewährungsproben beschaffen sind, die über den Zugang zu akademischen Titeln, Arbeitsplätzen, ökonomischen Gütern, Ansehen und im Extremfall über die soziale Existenz oder Nichtexistenz, über drin oder draußen entscheiden. Ich schließe mich in dieser These Luc Boltanski und Eve Chapello an, die in ihrem Buch über den neuen Geist des Kapitalismus von der Hypothese ausgehen, dass sich eine Gesellschaft durch die Art der Tests und Bewährungsproben definieren lässt, durch die in ihr der Wert von Individuen festgestellt wird. Will man den von Boltanski und Schapello sogenannten neuen Geist des Kapitalismus, ich sage direkt, dass ich auf keinen Fall auf dieses Monstrum von Buch hier jetzt eingehend mich einlassen kann, ich werde einige Thesen davon diskutieren, will man diesen neuen Geist des Kapitalismus durch einige Schlagworte umreißen, dann bieten sich erst einmal die derzeit allgegenwärtigen K-Wörter an, Kommunikation, Kontakt, Kreativität, Kompetenz. Unter diesen Begriffen ist Kompetenz derzeit ganz sicher der erfolgreichste. Ein Blick in die aktuellen Lehrpläne zeigt, dass nicht mehr in erster Linie Stoffe vermittelt werden sollen, sondern Kompetenzen. Unternehmen verteilen Jobs und Aufträge gemäß den Kompetenzen ihrer Partner und Mitarbeiter. Und auch die Ratgeber für den persönlichen Gebrauch versuchen uns die nötigen Skills zur Bewältigung des Alltags zu vermitteln. Meine Hypothese lautet, dass der große Erfolg des Kompetenzkonzepts seine nahezu universale Anwendbarkeit darauf beruht, dass niemand so genau weiß und auch niemand genau wissen muss, was Kompetenz eigentlich ist. Als vor einigen Jahren an den Schulen in Nordrhein-Westfalen standardisierte Lernstandserhebungen eingeführt wurden, war der Homepage des Kultusministeriums zu entnehmen, dass man zwar noch nicht übereingekommen sei, welchen Begriff der Kompetenz man diesen Test zugrunde legen möchte, dass man aber bis eine Einigung erzielt ist, schon mal mit einem Kompetenzstufenmodell arbeiten wird. Das ist tatsächlich genau der richtige Umgang mit dem Begriff, denn es wäre müßig, Kompetenz als eine Art von anthropologischer Ausstattung zu verstehen, die Menschen mit sich herumtragen, erwerben und auch wieder verlieren können. Noch weniger sollte man sich auf transzendentalphilosophische Überlegungen einlassen. Ich glaube, man kann stattdessen von der einfachen Beobachtung ausgehen, dass die Erfolgsgeschichte des Kompetenzbegriffs mit einer unaufhaltsamen Ausbreitung von Prüfungsformaten in allen Bereichen unserer Gesellschaft einhergeht. Als vorläufige Definition möchte ich daher festhalten, kompetent ist, wer bei einem Test oder einer Bewährungsprobe gut, das heißt den expliziten Vorgaben oder den impliziten Erwartungen entsprechend, abschneidet. Wer herausfinden will, was es mit der Kompetenz auf sich hat, sollte sich mit Prüfungstechniken beschäftigen. Ich werde in meiner Vorlesung die Spanne zwischen 1800 und 2000, auf dem Plakat stand 1900, irgendwie hat sich das so tradiert, also es geht um 1800 und 2000, zweimal durchlaufen. Wobei der Grund für die Wahl dieser beiden historischen Schnitte genau diese 200 Jahre voneinander entfernt erst im zweiten Teil meines Vortrags ganz deutlich werden wird. Der erste Teil kontrastiert erstmal relativ schroff zwei Prüfungstechniken, die der Selbstbeurteilung dienen. Das ist die Gewissensprüfung und der Persönlichkeitstest. Der zweite Teil schlägt den Bogen vom klassischen akademischen Examen zu stark informellen Prüfungstechniken unserer Gegenwart. Dabei geht es nicht darum, eine Art von Filiation oder Kontinuität zwischen diesen Techniken aufzuzeigen. Der zweite Teil folgt vielmehr der Hypothese, dass einige der wichtigsten und wirkungsvollsten Prüfungsformate unserer Gegenwart sich auf Ideen und Prinzipien stützen, die die Kritiker der um 1800 gängigen Prüfungsformate als Alternativen zu diesen Techniken formuliert hatten. Es geht also darum, zu zeigen, dass bestimmte Prüfungsformate heute genau darauf zurückgreifen, was früher gegen die gängige Prüfungstechnik ins Feld geführt wurde, um einer als bürokratisch und mechanisch und in einem schlechten Sinne technisch empfundenen Gesellschaft zu entkommen. Abschließend sage ich einige Worte zu einer Technik der Selbstkontrolle, die einen gewissen Grenzfall zwischen stark formalisierten und eher weniger stark formalisierten Prüfungstechniken darstellt zum Feedback. Gut, der erste Teil trägt den Titel Gewissensprüfung und Persönlichkeitstest. Paradigma zahlreicher Prüfungstechniken ist die Liste von Fragen. Der Fragenkatalog, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine Überprüfung von Kenntnissen handelt oder um eine Prüfung des Gewissens. Das schulische oder akademische Examen stellt den Prüfling vor die Frage, wie ein Begriff bestimmt, ein Problem gelöst oder ein Text verstanden werden kann. Die Techniken der Gewissensprüfung sind in der Antike an sehr allgemeinen Fragen guter Lebensführung orientiert und können in der christlichen Tradition die Form eines handfesten Verhörs annehmen. Das ist nicht nur das richtige Handeln, sondern auch den rechten Glauben im Blick hat. Als Beispiel aus dem protestantischen Diskurs des 17. Jahrhunderts seien hier nur die ersten 10 von 17 Fragen zitiert, die Georg Philipp Harsdorfer in einer Abhandlung mit dem Titel »Vom Recht des Gewissens« publiziert hat. Erstens bist du eifrig in deinem Gebet zu Gott. Zweitens bemerkst du alle deine Fehler und mühst dich, dieselbigen zu verhüten. Drittens hast du Gott stetig vor Augen. Viertens hast du nichts Böses verhindern und deinem Nächsten Gutes tun können. Fünftens hast du deine Zeit recht angewendet. Sechstens kannst du dein Tun und Lassen vor Gott verantworten. Siebtens hast du in deinem Beruf nicht fleißiger sein können. Achtens hast du keine wissentliche Todsünde begangen. Neuntens bist du von keinem Fehler übereilt worden. Zehntens hast du dein Unrecht erkannt und herzlich bereut. Eine genaue historische Verortung dieser Liste müsste sehr weit ausgreifen. Es handelt sich bei Harsdorfers Text um eine Übersetzung eines puritanischen Autors. Wir befinden uns also im Zentrum der für den Puritanismus so charakteristischen Theologie des Gewissens, die von den deutschen Pietisten dankbar aufgenommen und in ihren wichtigsten Schriften übersetzt wurde. Auf diesem Weg fließen offenbar auch calvinistische Grundsätze des Puritaners in die Gewissensforschung ein, wie die Fragen 5 und 7 zeigen. Hast du deine Zeit recht angewendet? Hast du in deinem Beruf nicht fleißiger sein können? Für mich sind erstmal die Fragen 3 und 6 am aufschlussreichsten. Hast du Gott stetig vor Augen und kannst du dein Tun und Lassen für Gott verantworten? Denn anders als im gewöhnlichen schulischen oder akademischen Examen, das auf das Können oder Wissen des Prüflings zielt, wird in dieser Art von Gewissensprüfung mit der moralischen Haltung des Gläubigen auch das Verhältnis des Prüfers zum Geprüften selber Gegenstand der Prüfung. Die Etymologie des Wortes Gewissen, die Herkunft aus der Conscientia, dem Mitwissen, wird so auf sehr handgreifliche Weise deutlich. Die Selbstprüfung des Gläubigen exekutiert letztlich nur das Urteil Gottes. Sie ist Selbstprüfung unter den Augen eines selbst nicht sichtbaren Prüfers. Die biblische Grundlage dieser Auffassung findet sich im ersten Brief an die Korinther. Wenn wir uns selbst richten, so werden wir nicht gerichtet. Heinz Kitzsteiner hat Harsdorfers Liste in seiner großen Studie über die Entstehung des modernen Gewissens kommentiert und in diesem Zusammenhang einen Punkt herausgestrichen, der für die künftige Entwicklung dieser und verwandter Prüfungstechniken von großer Bedeutung ist. Kitzsteiner betont den zeitlichen Sinn des Selbsturteils und schreibt, die Gewissensforschung sei immer begleitet von der angstvollen Devise, komme deinem Ankläger zuvor. Auf die Gefahr hin, Heidegger zu parodieren, könnte man sagen, die Zeitlichkeit dieser Art von Gewissensprüfung ist die des Vorauseilens. Man macht sich den Blick des Prüfers zu eigen, um ihm, wenn man so will, den Wind aus den Segeln zu nehmen und sein Urteil vorgreifend zu entschärfen. Das ist ein Zug, der in den Techniken der Gewissensprüfung seit der Antike immer schon angelegt war, der aber erst mit den pietistischen und aufklärerischen Varianten des Modells dominant wird. Denn der gleichsam natürliche Ort der Gewissensprüfung, wie sie schon die Pythagoreer und Stoiker empfehlen, ist der Abend und ihr ursprünglicher zeitlicher Sinn die Bilanz des Tages. Man blickt zurück, man sammelt, resümiert. Dabei geht es natürlich immer auch darum, sein künftiges Verhalten besser zu kontrollieren. Erst die Aufsicht aufs jüngste Gericht verleiht diesem Zukunftssinn der Gewissensprüfung aber seinen letzten Schub und macht ihn zum herrschenden Moment. Die nachträgliche Gewissenseinkehr, heißt es dazu bei Kitzsteiner, sei nie nur Rückschau auf bereits Geschehenes, sie dienen immer auch dem Training für künftiges Verhalten. So wenig wir noch mit dem Fragenkatalog der Gewissensprüfungen anfangen können, die Logik des Trainings für künftiges Verhalten und der vorgreifenden Selbstbeurteilung ist in unserer Gesellschaft fest verankert und hat auch ihren Niederschlag in klar identifizierbaren Testformaten gefunden. Als ein Beispiel unter vielen zitiere ich nur einen Fragenkatalog zur Selbsteinschätzung, wie er von zahlreichen Firmen bei Einstellungstests verwendet wird. Ich entnehme die Liste dem Handbuch Einstellungstest von Christian Pütter und Uwe Schnierder und ich zitiere wieder nur die ersten 10 Punkte. In diesem Fall sind es keine Fragen direkt, sondern sie sind als Aussagen formuliert, die man auf einer Skala von 1 bis 5 von sehr zutreffend bis kaum zutreffend beurteilen kann. Erstens, ich engagiere mich auch in Arbeitsfeldern, in denen ich den Erfolg meiner Arbeit nicht abschätzen kann. Zweitens, in Verhandlungen berücksichtige ich die Interessen meiner Gesprächspartner. Drittens, wenn es Widerstände gibt, gebe ich nicht auf, sondern unternehme weitere Anläufe. Viertens, Kunden erhalten von mir auch ohne Aufforderung gewinnbringende Informationen. Fünftens, ich biete von mir aus meinen Mitarbeitern Hilfestellungen an. Sechstens, ich teile mein fachliches Know-how mit Kollegen und Mitarbeitern. Siebtens, Körpersprache ist ein wichtiger Faktor, um andere zu beeinflussen. Achtens, ich arbeite immer mit voller Kraft. Neuntens, mit der Vertriebsstruktur meines Unternehmens bin ich vertraut. Zehntens, es gelingt mir, Gehör bei Vorgesetzten zu finden. Abgesehen von den Überschneidungen im kalvinistischen Erbe, ich arbeite immer mit voller Kraft, sind die Differenzen zwischen den beiden Listen unübersehbar. Denn natürlich ist es etwas anderes, ob eine Prüfungstechnik der Leitunterscheidung erlaubt verboten folgt und negative Prüfungsresultate als Schuld verbucht oder ob sie mit der Leitunterscheidung können, nicht können arbeitet und sich beim erfolglosen Prüfling eher durch Schäden am Selbstwertgefühl bemerkbar macht. Was mit dieser Liste geprüft wird, heißt nicht Gewissen, sondern Kompetenz. Alain Ehrenberg hat die Dynamik dieser Verschiebung an einem sehr engen Ausschnitt der jüngeren Geschichte analysiert, an der Geschichte der Depression. Ehrenberg unterscheidet die Neurose als Krankheit des Individuums, das durch die Spaltung zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen zerrissen wird, von der Depression als der zeitgemäßen Krankheit des Individuums, die durch die Spannung zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen, dem Können und dem Nichtkönnen bestimmt ist. Wenn die Neurose das Drama der Schuld ist, schreibt Ehrenberg, so ist die Depression die Tragödie der Unzulänglichkeit. Ich glaube, dass Ehrenberg hier eine sehr wirkungsvolle Dynamik beschreibt, an der auch die Techniken der Selbstbeurteilung teilhaben, die der Gewissensprüfung und dem Persönlichkeitstest zugrunde liegen. Wer bei der Gewissensprüfung durchfällt, hat gesündigt und sollte Buße tun. Wer beim Kompetenztest versagt, ist nicht auf der Höhe und sollte zusehen, dass er den Anschluss gewinnt. Ich möchte den Vergleich der beiden Listen aber erst einmal von ihrem deskriptiven Ende her aufrollen und mich nicht von vornherein auf eine Perspektive einlassen, die eine Technik in erster Linie von ihren seelischen Kosten her beschreibt. Dazu bietet es sich an, die unterschiedlichen Arten der Formalisierung zu betrachten, die für die Gewissensprüfung und den Persönlichkeitstest charakteristisch sind. Im Falle der Gewissensprüfung war das von den Scholastikern bis zu Kant der Syllogismus Practicus, der eine Norm, so wie sie der göttlichen Offenbarung oder der Vernunft entsprungen ist, als Obersatz verwendet, die zu beurteilende Handlung als Untersatz formuliert und in der Conclusio die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Handlung ermittelt. Also im allereinfachsten Fall, du sollst nicht stehlen, ich habe gestohlen, ich habe gegen ein göttliches Gebot, nämlich das siebte, verstoßen. Das klingt nach einer schlimmen Gewissensmechanik und ist auch entsprechend kritisiert worden. Ganz so einfach war es in der Praxis aber nicht. Der Syllogismus ließ sich im Einzelfall sehr flexibel handhaben, zumindest da, wo das Gewissen noch vorrangig als rückschauende Beurteilung verstanden wurde. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Diebstahl in äußerster Not, bei dem häufig das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, auch nicht dich selbst, gegen das Verbot zu stehlen in Stellung gebracht wurde. In diesem Fall bedeutet es dann einen großen Unterschied, ob der Sünder vom Hungertod bedroht war und der Untersatz lautete, ich habe in höchster Not gestohlen, oder ob derartige mildernde Umstände fehlten. Der Untersatz des Syllogismus war gewissermaßen die Schleuse, durch die man die konkreten Handlungsumstände in die Beurteilung einfließen lassen konnte. Das alles aber galt zu Haasdörfers Zeiten schon da nur fürs Volk und nicht für die fromme Elite, die das zweifelhafte Privileg genoss, mit einem in seiner Macht kaum angefochtenen Obersatz, mit einer kaum angefochtenen Norm, zu operieren und die zunehmende Gewichtsverlagerung von der rückblickenden Beurteilung zur vorgängigen Verhaltenskontrolle verschärfte die Lage noch weiter, da die konkreten Umstände einer künftigen Handlung nicht bekannt sind und das von Kitzsteiner sogenannte Training natürlich dem korrekten Verhalten und nicht der lässlichen Ausnahme oder dem entschuldbaren Ausrutscher galt. So entwickelte die christliche Asketik eine Technik der Verhaltenskontrolle, die sich nicht nur auf Handlungen, sondern letztlich auf jede Lebensregung anwenden ließ. Die Formalisierung des Gewissens zum Syllogismus begünstigte diese Entwicklung, da ein logischer Formalismus nicht seine eigene Anwendung regeln kann und die Frage, wann, wie oft und worauf er angewendet wird, dem Benutzer überlassen bleibt. Eine scharfe Kritik dieser Auffassung des moralischen Urteilens als eine lehrbare Rechenkunst findet sich in Hegels früher Schrift über die Positivität der christlichen Religion. Nach Hegel hat sich die Menge der Pflichten im Laufe der Zeit so unendlich vergrößert, dass das Gewissen, ich zitiere, gar keinen Gedanken mehr zollfrei lässt, keine Handlung, keinen unwillkürlichen Anblick, keinen Genuss, welcher Art er sei, Freude, Liebe, Freundschaft, Geselligkeit unkontrolliert lässt, sondern jede Regung der Seele, jede Gedankenassoziation, jeden der Gedanken, die von Sekunde zu Sekunde den Kopf des Menschen durchfliegen, jede Empfindung des Wohlseins in Anspruch nimmt. Diese Kritik ist ganz und gar dem aufklärerischen Pathos der Autonomie verpflichtet. Die Rede von der Positivität des Christentums besagt nichts anderes, als dass es sich entgegen seiner ursprünglichen Absichten dem Prinzip der Autorität und Abhängigkeit verschrieben hat. Die Kritik an der Rechenkunst der Gewissensprüfung zielt auf ein moralisches System, das die Abhängigkeit von der Gottheit in handfeste politische Abhängigkeit verwandelt, indem es dem moralischen Urteil nicht die Autonomie des Willens zugrunde legt, sondern bloß, wie Hegel schreibt, etwas Gelerntes. Diese Kritik ist exemplarisch für eine aufklärerische Kritik an bloßen Gedächtnisleistungen, die um 1800 nahezu allgegenwärtig sind und der wir auch in Kleists Kritik am akademischen Examen wieder begegnen werden. Diese Kritik wittert hinter dem technischen, in dem klassisch-platonischen Sinne des Erlernbaren immer schon die Heteronomie, weshalb Hegels Kritik am moralischen System der Kirche in der Feststellung gipfelt, dem Gedächtnis sei über alle, selbst die edelsten Kräfte der Seele, die gesetzgebende Gewalt eingeräumt worden. Hegels Polemik gegen eine gewissenstechnische Überwachung jeder Seelenregung ist sehr suggestiv und ließe sich leicht mit den bekannten Analysen von kirchlichen, militärischen und pädagogischen Überwachungstechniken kurzschließen, die Foucault in Überwachen und Strafen formuliert hat. Für meine folgenden Überlegungen ist aber ein anderer Punkt wichtiger, den Hegel mit besonderem Nachdruck hervorhebt. Das moralische System der Kirche schreibt dem Menschen nicht nur vor, wie er handeln, sondern auch, wie er empfinden soll. In diesem Punkt sagt Hegel sich entschieden von dem pietistischen Erbe los, dessen Ausläufer bei Kant noch sehr deutlich zu finden sind. Kant setzt der von ihm sogenannten Mönchsasketik, die mit Selbstpeinigung und Fleischeskreuzigung einhergeht, eine ganz auf Munterkeit gestimmte Form der moralischen Askese entgegen, die es als ihre Pflicht ansieht, sich in eine fröhliche Gemütsstimmung zu versetzen, wie er schreibt, und diese Gemütsstimmung sich habituell zu machen. Hegel misstraut dieser Form der Askese so sehr wie der mönchischen Variante und sieht in ihr schlicht eine Einladung zum Selbstbetrug. Die Ausführungen über die christlichen Formen des Gefühlsmanagements gehören zu den prophetischen Passagen von Hegels Text, denn er kritisiert nicht nur die pietistischen Empfindungssatzungen, wie er es nennt, er weist auch schon auf die entscheidende Umstellung von theologisch auf psychologisch grundierte Alltagsdiskurse voraus, die für eine Renaissance der Empfindungskontrolle im 20. Jahrhundert sorgen wird. Nichts habe der Mönchsasketik und Kasuistik so sehr geschadet, schreibt Hegel, wie die bessere Kenntnis der Natur der menschlichen Seele. Der Slang unserer Kontur, könnte man in Anlehnung an ein Diktum Lionel Trillings sagen, ist nicht mehr durch die Sprache der Theologie, sondern durch die der Psychologie geprägt. Dass gerade die psychologisch grundierten Diskurse das Erbe des pietistischen Gefühlsmanagements antreten würden, konnte Hegel natürlich nicht ahnen. Die Erfolgsgeschichte der Psychologie im 20. Jahrhundert ist dann unter anderem eine Erfolgsgeschichte ihrer Prüfungstechniken und der Persönlichkeitstest eines ihrer Vorzeigemodelle. Einschlägige Erhebungen sagen, dass derzeit etwa 2500 verschiedene Formen dieses Tests auf dem Markt sind, an denen eine etwa 400 Millionen Dollar schwere Industrie hängt, Beraterfirmen, Assessment Center, Verlage für Ratgeber und Lebenshilfe und so weiter. 89 der 100 größten Unternehmen auf der Fortune 100 Liste verwenden Persönlichkeitstests, wenn sie Mitarbeiter einstellen oder ausbilden. Also die Ausbreitung ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, die die Techniken der Gewissensprüfung erfahren haben, weil die scheiterten spätestens irgendwo auf dem Land, wo diese Art von Schuldkultur gar nicht durchsetzbar war und alles vor Gericht landete und Ehrenfrage war und eher eine Frage der Scham als der Schuld. Das ist eine auch umfangreichere Debatte gewesen. Eine Verbreitung dieser Art war zu der Zeit natürlich überhaupt nicht zu erreichen. Der Persönlichkeitstest ist also ein sehr elaboriertes und erfolgreiches Produkt, das ganz andere formale Anforderungen zu erfüllen hat als der Syllogismus Practicus. Das zeigt sich schon am bloßen Umfang, um zu einer umfassenden und fundierten Beschreibung der Persönlichkeit zu kommen, wie es da quasi in der beiliegenden Anleitung heißt, benötigt der zitierte Test weit mehr als die 17 Fragen Haasdörfers. Er besteht aus genau 70 Einträgen. Genauer aus 7×10 Einträgen, die je einer von 7 Kompetenzkategorien entsprechen. Unter den eingangs zitierten Sätzen sind die 7 Kategorien alle schon abgedeckt. Es geht um Kommunikationsverhalten, Konfliktfähigkeit, Kundenorientierung, Führungskompetenz, unternehmerisches Denken, Ergebnisorientierung und Vertriebsausrichtung. Hinter diesem Kategorienschema steht letztlich eine Grundanforderung, nämlich die, ein quantifizierbares Profil des Probanden zu schaffen. Gemäß der 5-stelligen Antwortskala von sehr zutreffend bis kaum zutreffend kann der Prüfling 5 bis 1 Punkt erhalten. Das exemplarische Profil einer Führungskraft weist dann 49 Punkte in unternehmerischem Denken und 40 in Kundenorientierung auf. Der Vertriebsmitarbeiter bekommt in denselben Kategorien 33 zu 48, da gibt es zahlreiche Modellprofile, die man da begutachten kann. Blickt man nun noch einmal auf Haasdörfers Gewissensliste zurück, so kann man zunächst ganz grob feststellen, hier werden nicht Handlungen beurteilt, sondern Personen klassifiziert. Die leitende Frage lautet nicht, ob ich mich richtig verhalten habe, sondern welcher Typ ich bin. An die Stelle der Frage, ob ich Gutes getan und Böses verhindert habe, ob ich mein Unrecht erkannt und bereut habe, tritt die Frage, ob ich risikofreudig bin, ob mich auch nicht die Kondition verlässt, wenn mal Widerstände auftauchen, vor allem aber immer wieder, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Ganz gleich, ob es sich um Kunden, Kollegen, Vorgesetzte oder sonst wen handelt. Man darf sich in diesem Punkt nicht davon irritieren lassen, dass nur eine der sieben Kategorien Kommunikationsverhalten heißt. Denn betrachtet man nur die ersten 10 Einträge des Tests daraufhin, wie sie klassifiziert werden, so finden sich unter 5 der 7 Kategorien Sätze, die im weitesten Sinne auf Zwischenmenschliches abheben. Bei den Kategorien Konfliktfähigkeit, Kundenorientierung, Führungskompetenz ist das offensichtlich. Es finden sich Sätze wie Kunden erhalten von mir auch ohne Aufforderung gewinnbringende Informationen und so weiter. Aber auch in der Rubrik unternehmerisches Denken finden sich Einträge wie ich teile mein fachliches Know-how mit Kollegen und Mitarbeitern, es gelingt mir, Gehör bei Vorgesetzten zu finden. Und ich bewege mich nur in den 10 der 70 Sätze, die ich zitiert habe. Es gibt also eine deutliche Dominanz der im weitesten Sinne zwischenmenschlichen Situationsbeschreibungen, was dem allgemeinen Trend entspricht. Das Aufkommen der Arbeits- und Betriebspsychologie im 20. Jahrhundert ist getragen von Menschlichkeitsvokabeln, die besonders dort erfolgreich waren, wo sie das Menschliche unmittelbar zum Zwischenmenschlichen erweiterten. Mit Begriffen wie Human Relations beginnt der Siegeszug dessen, was man heute kommunikative Kompetenz nennt. Laut einer im Jahr 2007 durchgeführten Umfrage unter Personalchefs von Firmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern rangiert kommunikative Kompetenz unangefochten auf Platz 1 der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter und vor allen Dingen natürlich von Managern. Dieser Punkt ist entscheidend, wenn man verstehen will, welche Arten von Empfindungssatzungen hinter diesen und anderen Tests stehen. Und ich setze, um diese Frage zu behandeln, noch einmal um 1800 an und gehe jetzt von einer Prüfungsform aus, die von vornherein gar nichts mit Moral oder Schuld oder sowas zu tun hat, sondern schon um 1800 auf Können zielte, nämlich einfach mit dem Examen. Auch die uns geläufige Form des Examens ist aus theologischen, religiösen, vor allen Dingen protestantischen Zusammenhängen hervorgegangen. Das muss ich nicht weiter erläutern. Aber ihr Ursprung aus dem Katechisieren hat dazu geführt, dass sie eben lange Zeit kanonisch im Abfragen von auswendig Gelerntem bestand. Der Ursprung der gängigen Versuche, sie von dem Ruch des bloßen Auswendiglernens zu befreien und alternative Modelle zu entwickeln, liegt dann in der Zeit um 1800, als die gängige Prüfungspraxis mit dem aufklärerischen Anspruch des Selberdenkens kollidierte. Dass das Examen in dieser Zeit noch ganz selbstverständlich im Abfragen von auswendig Gelerntem bestand, kann man zum Beispiel Kleists berühmter Polemik entnehmen, die den Abschluss seines Essays über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden bildet. Es handelt sich um die letzten 1 bis 2 Seiten des Textes, die beim ersten Lesen so wirken wie so ein Anhang an den übrigen Text, in der sich der Autor über schlechte Prüfungserfahrungen Luft macht und so einen gewissen persönlichen Ton anschlägt. Die Seiten sind aber sehr eng mit dem übrigen Text verbunden und auch ohne diesen ganzen Essay nicht verständlich, weshalb ich so ein bisschen was zu dem ganzen Text sagen muss. Der Text ist an Kleists Freund Rühle von Lilienstern adressiert, an den er sich im ersten Satz mit den Worten richtet: Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht finden kannst, so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Schon mit diesem ersten Satz wird klar, dass hier kein erbauliches Lob des Dialogs zu erwarten ist, sondern eher eine Anleitung zum Thema, wie gebrauche ich meine Mitmenschen zur Entwicklung der eigenen Gedanken. Kleist empfiehlt, zu diesem Zweck einfach irgendeinen, den nächstbesten Bekannten zu verwenden, und er betont, es müsse kein scharf denkender Kopf sein, da es ja nicht darum gehe, den anderen, sondern sich selber darüber zu belehren, was man eigentlich denkt. Wo noch kein deutlicher Gedanke ist, kann auch noch nichts mitgeteilt werden, so suggeriert Kleist, und es besteht die Rolle des anderen weniger darin, meine Sätze möglichst angemessen zu verstehen, als darin meinen trägen Geist durch Stocken, Stören und allgemeine Widersetzlichkeit so weit zu erregen, dass er in der Lage ist, seine Gedanken zu entwickeln. Entsprechend haben die verschiedenen Gesprächsszenen des Textes von vornherein eine aggressive Note, um nicht zu sagen einen ausgesprochen agonalen Charakter. Wenn Kleist erzählt, er müsse nur mit seiner Schwester sprechen, um eine algebraische Aufgabe zu lösen, die er allein durch stundenlanges Brüten nicht herausgefunden hätte, so liegt der eigentliche Wert der Unterhaltung darin, dass die Schwester ihn durch den Versuch, selber auch einmal zu Wort zu kommen, regelrecht in Kampfbereitschaft versetzt. Ich mische, schreibt Kleist, unartikulierte Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig wäre und bediene mich anderer, die Rede ausdehnender Kunstgriffe zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der Vernunft die gehörige Zeit zu gewinnen. Dabei ist mir nichts heilsamer als eine Bewegung meiner Schwester, als ob sie mich unterbrechen wollte. Denn mein ohnehin schon angestrengtes Gemüt wird durch diesen Versuch von außen, ihm die Rede, in deren Besitz es sich befindet, zu entreißen, nur noch mehr erregt und in seiner Fähigkeit wie ein großer General, wenn die Umstände drängen, noch um einen Grad höher gespannt. Eine hervorstechende Eigenschaft des Examens sieht Kleist nun aber darin, dass es zum Aufbau dieser Art von Spannung keinerlei Gelegenheit bietet. Die Prüfungsszene dient ihm als Negativfolie seines Gedankens. Sie zeigt, dass selbst unterrichtete Köpfe sich blamieren, wenn man sie aus dem Zusammenhang des lebendigen Gesprächs reißt. Ich zitiere aus der Schlusspassage des Textes. Wie notwendig eine gewisse Erregung des Gemüts ist, auch selbst nur um Vorstellungen, die wir schon gehabt haben, wieder zu erzeugen, sieht man oft, wenn offene und unterrichtete Köpfe examiniert werden und man ihnen ohne vorhergegangene Einleitung Fragen vorlegt wie diese, was ist der Staat oder was ist das Eigentum oder dergleichen. Wenn diese jungen Leute sich in einer Gesellschaft befunden hätten, wo man sich vom Staat oder vom Eigentum schon eine Zeit lang unterhalten hätte, so würden sie vielleicht mit Leichtigkeit durch Vergleichung, Absonderung und Zusammenfassung der Begriffe die Definition erhalten haben. Hier aber, wo die Vorbereitung des Gemüts gänzlich fehlt, sieht man sie stocken. Und nur ein unverständiger Examinator wird daraus schließen, dass sie nichts wissen. Denn nicht wir wissen, es ist zuallererst ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß. Nur ganz gemeine Geister, Leute, die, was der Staat sei, gestern auswendig gelernt und morgen schon wieder vergessen haben, werden hier mit der Antwort bei der Hand sein. Vielleicht gibt es überhaupt keine schlechtere Gelegenheit, sich von einer vorteilhaften Seite zu zeigen, als gerade ein öffentliches Examen. Die Stoßrichtung des Textes folgt der bereits erwähnten Linie, die Kritik an der bloßen Gedächtnisleistung und darüber hinaus die Kritik an der Gedächtnisleistung als Mittel der Traditionswahrung und letztlich der Machtpolitik. Wenn Kleist als Inbegriff der dummen Was-ist-Frage, was ist der Staat, wählt, so ist das alles andere als unschuldig. Es registriert, dass das Examen die individuelle Gedächtnisleistung mit der verbindlichen Überlieferung abgleicht, wobei die Verstetigung der Inhalte gleichsam über die Köpfe der Beteiligten hinweg geschehen soll. Das ist auch ein Punkt, den genauso Hegel in seiner Positivität der christlichen Religion kritisiert. In Kleists Polemik gegen die Was-ist-Frage schwingt also eine gewisse Art dieser Traditionskritik mit. In ihren Hauptlinien folgt sie aber ganz dem gesellschaftskritischen Mainstream seiner Zeit und insbesondere dem Denken seines geistigen Mentors Schiller, indem er die Fragmentierung des Wissens und die nur einseitige Ausbildung der Fähigkeiten des Prüflings beklagt. Der Preis der zuverlässigen Reproduktion des Prüfungsstoffs ist der Riss aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang des affektiv geladenen Gesprächs in Gesellschaft. Was ist Fragen, fragmentieren Gedanken zu problemlos transportierbaren Wissensportionen, die nicht diskursiv entwickelt, sondern mechanisch erinnert werden. Dieser Befund deckt sich ganz offensichtlich mit der Zeitdiagnose Schillers, der in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen ganz vehement die Folgen von Arbeitsteilung und wissenschaftlicher Spezialisierung beklagt. Im 6. Brief tauchen das geübte Gedächtnis und die einseitige Entwicklung einzelner Fertigkeiten gerade in derjenigen Passage auf, die häufig als eine Art marxistischer Entfremdungskritik avant la lettre gelesen worden ist. Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, heißt es da, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus. Ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft. Die Stelle umreißt in etwa den Horizont, in dem auch Kleists Kritik der bloßen Gedächtnisleistung zu lesen ist. Man dringt, wie es bei Schiller heißt, bloß gleichgültig gegen den Charakter nur auf Kenntnisse. Man honoriert die mechanische Fertigkeit, handelt sich aber die Folge ein, dass ganze Klassen von Menschen nur einen Teil ihrer Anlagen entfalten. Diese bekannte Kritik wird nun noch durch den Befund verschärft, dass dem Einzelnen nicht einmal dieser karge fragmentarische Anteil gehört, der ihn mit dem Ganzen der menschlichen Anlagen und Möglichkeiten verbindet. Selbst dieser Anteil wird ihm laut Schiller noch mit skrupulöser Strenge durch ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre freie Einsicht gebunden hält. Und dann kommt die klassische Entgegenstellung gegen den toten Buchstaben und das bloße Gedächtnis, Genie und Empfindung. Diese beiden, Genie und Empfindung, regieren bei Schiller musterhaft für die Zeit, die Entgegensetzung von mechanisch reproduktivem und emotional schöpferischem. Und dieser Linie folgt auch Kleist, wenn er die Spannung und Erregung, die man im Gespräch mit anderen empfängt, zur Bedingung dessen macht, was man heute Kreativität nennen würde. Die Fabrikation der Idee geschieht zwar auf der Werkstätte der Vernunft, sie käme aber ohne die Empfindungen, die andere in ihr hervorrufen, gar nicht in Gang. Ohne die anderen, die mich manchmal ermunternd ansehen, häufiger aber stören, unterbrechen und ganz einfach aufregen, gäbe es keine schöpferische, im guten Sinne stockende, neu ansetzende und erfinderische Rede. Entsprechend wichtig ist für Gleis die Idee, dass sich Gedanken angemessen nur in einer Gesellschaft entwickeln lassen. Weshalb uns das Examenssetting, das uns aus dem Zusammenhang dieser Gesellschaft reißt, nur auf ein stupides Lernen vergessen zurückwerfen kann. Er scheint Schiller auch in der Emphase der Geselligkeit zu folgen, die in den Briefen über ästhetische Erziehung den Gegenpol zur arbeitsteilig organisierten, spezialisierten Gesellschaft bildet. Schillers Briefe formulieren eine Diagnose der politischen Misere um 1800 und einen Vorschlag, wie dieser zu entkommen sei. Ich bringe beides der Kürze halber auf zwei Fragen, die eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Die erste, die diagnostische Frage, findet sich im achten Brief, das Zeitalter ist aufgeklärt, woran liegt es, dass wir noch immer Barbaren sind? Schillers lakonische Antwort auf diese Frage lautet, dass der zahlreichere Teil der Menschen ganz einfach zu ermüdet und abgespannt ist, um sich den Strapazen des Selberdenkens auszusetzen. Der Kampf mit der alltäglichen Not beansprucht die Kräfte, die für den Kampf mit dem Irrtum dringend erforderlich wären. Nun befürchtet Schiller bekanntlich unter dem Eindruck des jakobinischen Terrors, dass jeder revolutionäre Umsturz die materielle Existenz der Gesellschaft für ein bloßes Ideal aufs Spiel setzen könnte. Und die zweite reformistische Frage lautet also, wie der Staat umgebaut werden kann, ohne ihn zu zerstören. Die wichtigste Eigenheit von Schillers Antwort liegt darin, dass er nicht auf politische Strukturen, sondern auf den Charakter des Menschen abhebt. Um den Staat umzubilden, gilt es zunächst, die Menschen mit dem richtigen Charakter auszustatten, der weder nur sinnlich mit Neigung zur Selbstsucht noch nur vernünftig mit Neigung zum Tugendterror sein darf. Schiller fordert daher, sich mit aller Aufmerksamkeit der Ausbildung des Empfindungsvermögens zu widmen. Wenn die Ordnung der sinnlichen Bedürfnisse zu einer sittlichen Ordnung veredelt werden soll, ohne sie einfach einem Tugendideal zu opfern, dann darf die Überwindung der bloßen Genuss- und Selbstsucht nicht auf die reine Vernunft setzen, sondern muss sich auf einen alltäglich erfahrbaren Charakterzug des Menschen stützen, der sich durch Erziehung weiter ausbilden und veredeln lässt. Und dieser Charakter ist der Hang zur Geselligkeit. Wenn also Kleist beklagt und erfolgt darin zunächst einmal dieser Matrix, die für diese Zeit sehr typisch ist, im Examen fehle dem Prüfling die Vorbereitung des Gemüts, die die freie Entwicklung des Gedankens in Gesellschaft bietet, so kontrastiert er offensichtlich die allseits geschmähte Gedächtnisleistung mit dem freien Wechselspiel des geselligen Gesprächs. Doch wo Schiller sich bis zu einer totalen Revolution unserer ganzen Empfindungsweise hinaufschraubt und darin die Lösung der politischen Probleme sieht, scheint Kleist sich noch während der Verfertigung seines Textes zu fragen, ob das gesellige Beisammensein denn tatsächlich bessere Möglichkeiten bietet, sich von seiner vorteilhaftesten Seite zu zeigen. Angesichts dieser Frage befällt ihn dann sehr schnell so eine Desperado-Stimmung, die die gegenseitige Befruchtung der Gemüter in eine peinliche Szene umkippen lässt. Ich zitiere noch einmal aus Kleists Essay. Man sieht oft in einer Gesellschaft, wo durch ein lebhaftes Gespräch eine kontinuierliche Befruchtung der Gemüter mit Ideen im Werk ist, Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht mächtig fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich mit einer zuckenden Bewegung aufflammen, die Sprache an sich reißen und etwas Unverständliches zur Welt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen haben, durch ein verlegenes Gebärdenspiel anzudeuten, dass sie selbst nicht mehr recht wissen, was sie haben sagen wollen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Leute etwas recht Treffliches und sehr deutlich gedacht haben, aber der plötzliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres Geistes vom Denken zum Ausdrücken, schlug die ganze Erregung desselben, die zur Festhaltung des Gedanken notwendig war, nieder. Kleist liefert hier so etwas wie eine Minimalphänomenologie der Schüchternheit, die darauf hinausläuft, dass der Schüchterne entweder weiß, was er sagen will, aber keine Aufmerksamkeit bekommt, oder die Aufmerksamkeit aller erringt, aber nicht mehr weiß, was er sagen wollte. Die Hochstimmung des geselligen Betragens, in der Schillers Briefe schließen, hält bei ihm gerade einen Halbsatz lang, bevor er auf die unseligen Leute zu sprechen kommt, denen die Qualitäten fehlen, um in Gesellschaft zu glänzen und die sich deshalb in der Regel zurückgezogen halten. Das ist in unserem Zusammenhang vor allem deswegen von Bedeutung, weil die ganze Situation, das Stocken unter den Augen aller, offenbar den Charakter einer Prüfung annimmt, bei der Leute, die sich aus der Deckung wagen, obwohl sie ihrer Sprache nicht mächtig sind, durchfallen. Der Unterschied zwischen Examen und geselligem Gespräch ist bei Kleist also nicht der zwischen einer Prüfung, die nur einige meiner Fähigkeiten anspricht, und einer Art unreglementiertem Raum, in dem ich mich als volles Individuum frei entfalten kann, wie Schiller das vielleicht denken würde. Es ist vielmehr der Unterschied zwischen einer stark formalisierten Prüfungssituation, dem Examen, und einer eher informellen Prüfungssituation, die man als latente Prüfung bezeichnen könnte und die, da sie unausdrücklich bleibt, auch keine ausdrückliche Kritik auf sich zieht, sondern eher mit Unbehagen dargestellt wird. Man sieht also, dass die Geselligkeit ein latentes Prüfungsszenario enthält, das sich, so meine weitere These, technisieren lässt und technisiert worden ist. Diese These kann ich nicht ausführlich historisch belegen, ich kann nur einen entscheidenden Moment rausgreifen und beschränke mich auf das erste Drittel des 20. Jahrhunderts in den USA, wo eine sehr folgenreiche Fusion von Psychologie und Managementtheorie stattfand. Der breitere Hintergrund dieser Geschichte könnte unter den Titel Freud in Amerika gestellt werden, und Eva Illouz hat es in ihrem letzten Buch Die Errettung der modernen Seele sehr ausführlich untersucht. Ich halte den Fokus deutlich enger und konzentriere mich ganz auf die 20er, 30er Jahre. Den Boden der ganzen Entwicklung hat Frederick Taylor bereitet, der bekanntlich versuchte, die mangelnde Leistungsbereitschaft und die fehlende Motivation der amerikanischen Industriearbeiter mit wissenschaftlichen Mitteln zu bekämpfen. Und der in seinem Werk zeigte, dass sich die herkömmliche Methode, auf die Faulheit der Arbeiter zu schimpfen und die hoffnungslosen Fälle zu entlassen, deutlich wirksamer machen ließ, wenn man vor allen Dingen die Führungskräfte mit in die Pflicht nahm und denen die Aufgabe zuwies, die Arbeiter dahin zu setzen, wo sie ihre Fähigkeiten am besten einsetzen können. Das verlangte natürlich, dass man diese Fähigkeiten der Arbeiter auch überprüfen konnte, und man setzte da nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel die Intelligenztests ein, die die amerikanische Armee während des Ersten Weltkriegs entwickelt hatte. Das Prinzip lautet, den richtigen Arbeiter an die richtige Stelle. Und es dauerte auch nicht lange, bis man begriffen hatte, dass dieses Prinzip lange nicht erschöpft ist, wenn man nur bestimmte fachliche oder handwerkliche Fähigkeiten überprüft, sondern schon Taylor hatte so zumindest die Intuition, dass es da um den ganzen Menschen gehen muss. Er sagt das auch, dass man den Arbeiter als ganzes Wesen sozusagen erfassen müsse, seine Interessen auch berücksichtigen und auch seinen Umgang mit den anderen berücksichtigen, um sozusagen ein Bild von ihm zu bekommen, das es erlaubt, ihn im Unternehmen richtig einzusetzen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass schon Taylor sozusagen die Grundlage der modernen Managementtheorien gelegt hätte. Der wichtigste seiner, ich sag mal, Nachfolger auf diesem Gebiet ist Elton Mayo, der dieses Schlagwort der Human Relations nach vorne gebracht hat und einen theoretischen Rahmen geschaffen hat, der es erlaubte, nicht nur die Arbeiter, sondern eben auch die Führungskräfte zu testen und Wissen mit wissenschaftlichen Mitteln sozusagen zum besseren Einsatz zu bringen. Grundlage seiner Arbeit ist eine berühmte Reihe von Untersuchungen, die er in den 20er Jahren an Arbeiterinnen eines Werkes der Western Electric Company durchgeführt hat. Und in diesen Untersuchungen stellt er erstmals die große Bedeutung eines ausgeglichenen Gefühlshaushalts und intakter sozialer Beziehungen für die Motivation und Arbeitsleistung der Arbeiterinnen heraus. Sie bildet den Ausgangspunkt für Mayows Theorie der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die latente Anthropologie, die in dem Ganzen steckt, ist natürlich eine ganz andere als die bei Taylor. Es geht nicht mehr um einzelne Individuen, der ein guter Ort in einem Unternehmen angewiesen werden müsste, sondern es geht um ein Wesen, das immer schon auf Soziales und Kommunikation und Beziehung zu anderen ausgelegt ist. Damit waren erstmals die Fähigkeiten umrissen, die Arbeiter und Führungskräfte, der Überzeugung Mayos zufolge, gleichermaßen an den Tag legen müssen, um ein Unternehmen voranzubringen, die heute sogenannten sozialen und kommunikativen Kompetenzen. Das heißt, nicht nur die Lehre vom ganzen Menschen, sondern auch die Emphase der Geselligkeit findet hier ihre produktivitätssteigernden Wiedergänger. Denn kommunikative Kompetenz, wie sie in den entsprechenden Tests erhoben wird, hat nur am Rande mit rhetorischen Fähigkeiten zu tun. Sie wird als emotionale Kompetenz verstanden, die dazu befähigt, Kontakte aufzubauen und zu halten und andere zu motivieren und so weiter. Reinhard Bendix hat die Arbeit Mayos in seiner 1956 erschienenen Studie über Herrschaft und Industriearbeit untersucht. Und er zitiert als ein Beispiel für den großen Einfluss Mayos auf den Arbeitsalltag in amerikanischen Unternehmen einen Artikel über ein Ausbildungsprogramm bei der General Electric, in dem jährlich 1000 College-Absolventen von Angestellten des Werkes ausgebildet werden. Diese Teilnehmer des Programms werden laufend durch Tests, Interviews und andere Methoden geprüft. Und die Kernaussage dieses Artikels lautet, wenn es nicht so sehr die Aufgabe des Managers ist, selber zu arbeiten, sondern die Arbeiten der anderen Arbeitnehmer zu lenken, dann folgt daraus, dass er vor allen Dingen die Fähigkeit besitzen muss, mit anderen Menschen gut auszukommen. Entsprechend wird in dem Lehrgang alles getan, um den Teilnehmern nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu vermitteln, wie ungeheuer wichtig es ist, mit Menschen umgehen zu können. Wochenendtreffen, gemeinsame Abendessen, informelle Zusammentreffen unterschiedlichster Art sollen dafür sorgen, dass den Wünschen nach Geselligkeit, so heißt es da, auch innerhalb des Unternehmens entsprochen wird. Aus heutiger Sicht ist das selbstverständlich, dass es nicht jetzt der Wellnessbereich im Bereich des Ausbildungsprogramms, sondern die Ausbildung für den Berufsalltag gehobener Angestellter. Es geht darum, Kompetenzen zu steigern und den Erfolg der Bemühungen einer aussagekräftigen Überprüfung zu unterziehen. Dieser Zeitungsartikel liefert dabei ein Beispiel von emblematischer Prägnanz, das auch für den weiteren Verlauf im 20. Jahrhundert sehr aufschlussreich ist. Ich zitiere: Irgendwann während der Ausbildung müssen die Teilnehmer des Lehrgangs versuchen, eine Anstellung für eine reguläre Position zu erlangen. Und das Unternehmen hat das Ausbildungsprogramm absichtlich so gestaltet, dass die Erlangung einer solchen Position in großem Maße von der Art abhängt, wie der Teilnehmer es versteht, die beim Wechsel von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz gewonnenen Kontakte auszunutzen. Was hier zum Einsatz kommt, ist das in unseren Assessment-Centern allgegenwärtige Rollenspiel, und die Währung, die es in diesem Spiel anzusammeln gilt, heißt nicht Wissen, sondern Kontakt. Diese Währung ist in den Jahrzehnten nach dem Erscheinen von Bendix' Buch aber so stark im Kurs gestiegen, dass Boltanski und Schapello mit Blick auf die 90er Jahre kurzerhand von einem konnexionistischen oder man könnte auch sagen von einem Kontaktkapitalismus sprechen. Fragt man sich, wodurch diese Entwicklung besonders vorangetrieben wurde, so ist das wichtigste Moment ganz zweifellos die Umstellung zahlreicher und bei weitem nicht nur der gut bezahlten Arbeitsstellen auf Projektarbeit. Ich verweise auf den Vortrag von Christiane Funken, den sie hier gehalten hat, wo diese ganze Frage der Projektifizierung, wie sie das genannt hat, der Arbeitswelt und der Bedeutung der Kommunikation, die dadurch entsteht, ja eine große Rolle spielt. Dabei kann man stellenweise den Eindruck gewinnen, das Ausbildungsprogramm der General Electric sei ganz einfach auf den Arbeitsalltag ausgedehnt worden. Projektarbeit findet sich vor allem in den sogenannten Kreativindustrien und überall dort, wo wissenschaftliche und technische Faktoren zur entscheidenden Produktivkraft geworden sind. Die Tätigkeit des Projektarbeiters hat dabei große Ähnlichkeit mit dem Arbeitsalltag jedes anderen Zeitarbeiters, insbesondere die klare Befristung dessen, was er da tut. Allerdings verläuft eine sehr deutliche Grenze zwischen denen, die durch Zeitarbeitsfirmen vermittelt werden, und denjenigen, die den Übergang von einem Job zum nächsten selber regeln müssen. Denn für die Letzten ist die Fähigkeit, wie es da in diesem Artikel heißt, die bei dem Wechsel von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz gewonnenen Kontakte auszunutzen, zu einer so überlebenswichtigen Kompetenz geworden, dass sie, während sie an einem Projekt arbeiten, immer auch schon den Wechsel zum nächsten Projekt im Auge haben müssen. Mein Projekt, so könnte man sagen, ist immer auch mein Ausbildungsprogramm und jeder Projektwechsel eine Prüfung. Das entspricht zumindest der Diagnose von Boltanski und Schapello. Die bemerken, dass die Umstellung zahlreicher Arbeitsbereiche auf Projektformat mit einer rapiden, Sie sprechen jetzt von Entkonventionalisierung und Entinstitutionalisierung traditioneller Prüfungstechniken einhergeht. Es wird zunehmend das, was man als wirklich formalen Charakter von Prüfungstechniken offen wahrnehmen könnte, zunehmend abgebaut zugunsten einer ständigen Mitlaufen von Prüfungssituationen in einem Alltag, wo es immer schwer ist zu entscheiden, bin ich nun schon wieder drin oder bin ich noch draußen. Das heißt einfach, es wird nach impliziten Regeln gespielt und es kann wirklich potenziell jede Situation zur Prüfungssituation werden. Man sieht auch solche Sachen wie das Probepraktikum, wo das Praktikum selber den Sinn hat, dass man beobachtet wird und geguckt wird, wie man sich benimmt und so weiter und so fort. Es gibt zahlreiche, es vervielfältigt sich einfach auch, worin überall Prüfungsmomente sozusagen verankert werden. Das Rollenspiel aus dem Ausbildungsprogramm der 50er Jahre ist da zum täglichen Brot geworden. Der Alltag ist bestimmt von Sprüngen und Neuanfängen und für Kontinuität sorgt nicht die feste Stelle, sondern ehemalige, gegenwärtige, künftige Partner, zu denen man eben Kontakt hält. Der Projektwechsel, so sagen Boltanski und Schapello zusammenfassend, ist zur Bewährungsprobe par excellence geworden. Wobei Bewährungsprobe hier im Deutschen einfach épreuve übersetzt. Das heißt, die sagen einfach Prüfung, aber der Übersetzer hatte das Problem, dass das französische épreuve ein bisschen anders gelagert ist als das Deutsche. Und ich finde dieses Wort Bewährungsprobe eigentlich ganz treffend, weil es eben nicht darum geht, man hat ein klar formalisiertes Setting, da und da ist die Prüfung, der und der ist der, der mich prüft und so weiter und so fort, sondern man hat etwas, was es eigentlich im Alltag immer wieder gibt, man kann sich immer wieder bewähren oder es auch nicht tun. Aber das, was es da immer wieder gibt und was Kleist ja zum Beispiel in diesem geselligen Beisammensein festgestellt hat, wird zunehmend einfach gezielt ausgenutzt und gezielt dafür auch eingesetzt. Sozusagen das Prüfungspotenzial in Situationen wird genutzt, ja, um die Qualifikation, die Kompetenz von Leuten sozusagen festzustellen. So, also Prüfungswechsel als Bewährungsprobe par excellence in dem, was Boltanski und Schapello den konnexionistischen Kapitalismus nennen. Da kommt eine weitere Sache ins Spiel, weswegen der Kompetenzbegriff so eine große Bedeutung bekommen hat. Denn wenn Erfolg und Misserfolg sich vornehmlich im Wechsel zwischen Projekten zeigen und es für den Einzelnen keine Option mehr darstellt, seinem Leben Kontinuität zu geben, indem er sich in eine größere Tradition einordnet, dann ist es hilfreich, die in den einzelnen Projekten gesammelten Erfahrungen als eine Art von Kapital zu begreifen, das man mit sich herumträgt und das dabei helfen kann, Stetigkeit in den Wechsel zu bringen. Wenn man gezwungen ist, mit einem Kapital zu arbeiten, das einem jederzeit entzogen werden kann, und das sagen Boltanski und Schapello über das Kapital des Kontakts, es gehört nicht mir, es gehört den anderen und sie können es mir teilweise sogar bewusst als Strafe entziehen. Ich kann aus den Adressdateien gekürzt werden sozusagen, wenn die anderen das Gefühl haben, dass es mit mir einfach nicht gut arbeiten ist. Wenn ich also gezwungen bin, mit dieser Form von Kapital, das mir nicht gehört, zu arbeiten, dann muss ich dieses unvermeidliche Hin und Her von Verlieren und Wiedergewinnen von Kontakten einfach so organisieren, dass ich das ganze Hin und Her selber als Gewinn verbuchen kann. Und das ist dann sozusagen der Trainingseffekt, das Hinarbeiten auf neue Anstellungen, das Aufbauen von Kompetenzen. Nun ist es eine Eigenart der derzeit herrschenden, Illus sagt, therapeutischen Diskurse, dass sie kommunikative Kompetenz unmittelbar als emotional fassen. Illus hat das mit Seitenblick auf Boltanski und Schapello so formuliert, emotionale Intelligenz ist entscheidend für das Sozialkapital, weil Gefühle das A und O sind, wenn es darum geht, sich Netzwerke zu erarbeiten. Als Beispiel für den unmittelbaren Kurzschluss zwischen Kommunikation und Emotion zitiert sie aus einer Selbstdarstellung von Hewlett-Packard: HP ist ein Unternehmen, in dem man den Geist der Kommunikation atmen kann, den mächtigen Geist wechselseitiger Beziehungen. Ein Unternehmen ist, in dem Menschen, wichtig, kommunizieren, wichtig, und aufeinander zugehen. HP steht für emotionale Beziehungen, besonders wichtig. Der erfolgreiche Kommunikator, der in dem zitierten Persönlichkeitstest die volle Punktzahl erreichen würde, agiert emotional. Er pflegt durchweg freundschaftliche Kontakte, ohne seine professionellen Interessen aus dem Blick zu verlieren. Damit lebt ein Paradox auf, das schon die Lehren des geselligen Betragens um 1800 belastete. Der ideale Akteur soll sich mit seiner ganzen Person einbringen, das vielbeschworene, volle, ganze Individuum. Er soll seinen Partnern Vertrauen einflößen, indem er sich persönlich, individuell und auf gewisse Weise privat gibt. Zugleich hatte er es aber mit einer Vielzahl unterschiedlicher Partner zu tun und muss sich jeder Situation in kürzester Zeit neu anpassen. Er muss die Emotionen, die er zur Schau stellt, also jederzeit so weit unter Kontrolle haben, dass er manövrierfähig bleibt. Dadurch entsteht eine nicht unbeträchtliche Spannung zwischen dem, was Illus Disengaged Self und Sociable Self nennt, zwischen dem unabhängigen, kontrollierten, sich zurückhaltenden Selbst und dem geselligen Selbst, Sociable Self. Dieses Problem ist schon den Verfechtern der Geselligkeit um 1800 nicht entgangen. Am deutlichsten hat es Friedrich Schleiermacher 1799, genau 200 Jahre vor dem neuen Geisteskapitalismus, in seiner Theorie des geselligen Betragens ausgesprochen. Schleiermacher formuliert eine Reihe von Gesetzen der Geselligkeit. Die größte Bedeutung räumt er dabei dem ihm sogenannten quantitativen Gesetz ein. Nachdem es sich nicht schickt, eine Konversation so zu führen, dass das Gegenüber aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Das Gesetz verlangt, dass nichts angeregt werden soll, so schreibt er, was nicht in die gemeinschaftliche Sphäre aller gehört. Damit gerät es aber, wie Schleiermacher bemerkt, unmittelbar in Widerspruch mit dem eigentlichen Zweck der freien Geselligkeit, der auf nichts Geringeres als auf den ganzen Menschen gerichtet ist. Das aus diesem Widerspruch folgende Paradox fasst er wie folgt zusammen: Ich soll meine Individualität, meinen Charakter mitbringen und ich soll den Charakter der Gesellschaft annehmen. Beides soll in demselben Moment geschehen, soll eins und in einer Handlungsweise vereinigt sein. Was schlägt Schleiermacher vor, um dieses Problem zu lösen? Er unterscheidet zwei Aspekte des geselligen Beisammenseins und verteilt den Spielraum des Individuellen und die Zugeständnisse an die Gesellschaft dann so auf zwei Etagen, dass sie sich nicht mehr in die Quere kommen. Nach Schleiermacher ist es der Stoff, der den Charakter einer Gesellschaft ausmacht, in dem sich dann der Einzelne nach dieser Gesellschaft zu richten hat. Das heißt, ob ich jetzt die politischen Tagesereignisse diskutiere oder Kunst im Allgemeinen oder Philosophie, ist das, was die Gesellschaft definiert und sozusagen der Stoff, nach dem ich mich zu richten habe. Den Spielraum für individuelle Eigenheiten bietet dagegen die Manier. Die Manier, in der der Stoff verhandelt wird, steht mir frei. Steht mir frei, meine eigentümliche Manier vollkommen walten zu lassen. Man könnte den Text noch weiterlesen und zitieren, was er über die nötige Elastizität sagt, die man in Gesellschaft braucht. Man kann die Sache aber auch abkürzen und festhalten, dass Schleiermachers Manier ganz unverkennbar der Vorläufer unserer Kompetenz ist. Beide zielen nicht auf das Was, sondern auf das Wie und beide geben Auskunft darüber, was man für ein Typ ist. Neu ist, dass die persönliche Manier zum Gegenstand von Prüfungen wird. Und es ist keineswegs so, dass mit den neuen Bewährungsproben, die auf geselliges Betragen abheben, ein klarer Trend zu informellen und quasi verdeckten Prüfungstechniken verbunden wäre. Boltanski und Ciapello behaupten das, betonen das sehr stark und setzen auch so eine gewisse Hoffnung da rein, dem, was sie da so eine Art von Entinstitutionalisierung von Prüfungen nennen, wieder durch eine Art von Reinstitutionalisierung auf einer neuen Ebene, die mehr mit dieser Netzlogik der Projektarbeit in Einklang steht, eine neue Grundlage geben zu können, dass man auch über die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit von dem, was sie Bewährungsproben eben hier nennen, diskutieren kann. Es gibt aber in diesem Bereich, den Sie da behandeln, ja ganz zweifellos, ganz stark formalisierte und klar erkennbare und offene und explizite Verfahren des Prüfens und Testens. Und der zitierte Persönlichkeitstest ist ja ein Beispiel dafür. Und um dieses Beispiel jetzt noch einmal ein wenig zu erden, komme ich abschließend auf eine Technik zu sprechen, die so einen gewissen Grenzfall darstellt, eine besonders interessante Grauzone zwischen dem, was man stark formalisierte und weniger formalisierte Prüfungsformate nennen kann, nämlich das Feedback. Das, was ich am Anfang zur Gewissensprüfung gesagt habe, stellt so ein gewisses Extrem in die eine Richtung dar. Man hat einen absolut entzogenen Prüfer, Gott persönlich prüft, und es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass da jetzt irgendein Verhältnis kippen könnte, ja, dass dieses Verhältnis zwischen Prüfer und Geprüftem in irgendeiner Weise zur Debatte stünde. Er ist wirklich absolut entzogen und es ist völlig asymmetrisch. Ja. Das Gegenstück zu dieser Art von absoluter Asymmetrie wäre letztlich zum Beispiel diese latente Prüfungssituation in geselliger Runde, in der jeder jederzeit als Prüfer und Geprüfter agieren kann und in dem sozusagen die Prüfersituation jedes Mal wieder neu ausgespielt werden muss. Wenn man nach einem einfachen Paradigma dieser Art von Prüfung sucht, ist es eigentlich der Zweikampf, und es ist auch konsequent, dass Kleist Beschreibung des geselligen Betragens dann in einen Kampf mündet. Er schreibt nämlich, dass es für jemanden, der in der Gesellschaft, in dieser Art von Gesellschaft Erfolg haben will, unerlässlich ist, die Sprache mit Leichtigkeit zur Hand zu haben, um dasjenige, was wir gleichzeitig gedacht haben und doch nicht gleichzeitig von uns geben können, wenigstens so schnell als möglich aufeinander folgen zu lassen. Und überhaupt wird jeder, der bei gleicher Deutlichkeit geschwinder als sein Gegner spricht, einen Vorteil über ihn haben, weil er gleichsam mehr Truppen als er ins Feld führt. Das ist eine ganz interessante Kampfszene hier, auch deswegen, weil es kein Kampf face-to-face ist, wo man sagen könnte, da ist einer mächtiger, weil er das bessere Argument hat, sondern es ist ein logistischer Kampf, der quasi aus der Luft geführt wird. Ja, da werden Truppen, und zwar in größerer oder geringerer Zahl, bewegt. Für das, das ist jedenfalls die Quintessenz der, ich sag mal, des agonalen Charakters, des Geselligen, wie Kleist ihn festhält. Wohl aus ähnlichen Erwägungen schreiben Boltanski und Schapello, diese Desorganisation der Bewährungsproben, die sie da beobachten, verwandle das, was sie institutionalisierte Wertigkeitsprüfungen nennen, wie es zum Beispiel ein Examen wäre oder andere Formen von klar fest reglementierten Prüfungen, in Kraftproben. Es ist aber nicht so, dass dieser Kampf nur informeller Art wäre, und eins der formalisierten Verfahren, das man da eben nennen könnte, ist das auf die Kybernetik zurückgehende Modell des Feedback. Ich überspringe die Frage, wie viel dieser Feedback-Begriff der Gruppendynamiker noch mit dem Rückkopplungsmechanismus eines Heizungsthermostats oder eines Feuerleitsystems oder sonst was zu tun hat. Dazu gibt es ausführliche Debatten. Das Konzept ist in seiner genuin psychologischen Fassung erfolgreich gewesen und hat sich seit Ende der 40er Jahre über die USA und über weite Teile des Westens sozusagen verbreitet und kann deswegen auch so diskutiert werden. Die in den entsprechenden Handbüchern beschriebene idealtypische Trainingseinheit, also das, die Form, in der sich dieses Feedback verbreitet hat, das nannte sich T-Gruppe, Trainingsgruppe, und man findet immer wieder die Beschreibung des Ablaufs einer solchen Trainingsgruppe. Die dauert 2 Wochen, es gibt ungefähr 10 bis 15 Teilnehmer. Der Auftakt besteht darin, dass der Trainer die Runde eröffnet, sein Aufnahmegerät anschaltet und nichts tut. Was dann folgt, ist in der Regel drückendes Schweigen, steigendes Unbehagen, Stress. Früher oder später fasst sich dann einer der Teilnehmer ein Herz und schlägt irgendwas vor. Die Idee dahinter ist, dass sich in den Reaktionen auf das künstlich erzeugte Vakuum sehr viel über spontanes Kommunikationsverhalten ablesen lässt und dass man im weiteren Verlauf der Sitzung gleichsam mitverfolgen kann, wie sich eine Gruppe konstituiert. Mithilfe der Tonbandaufnahmen lässt sich dann so ein weiterer zirkulärer Prozess in Gang setzen, in dem die Gruppe sich dadurch konstituiert, dass sie beobachtet, wie sie sich konstituiert. Dabei ist das Fehlen klarer Rollenverteilungen zwischen eben dem Beobachter und dem Beobachteten Programm. Man gleicht beständig Selbstwahrnehmung mit Fremdwahrnehmung der anderen Teilnehmer ab und jeder beobachtet und beurteilt jeden. Dieses Training ist extrem konfliktträchtig, wenn es in Face-to-Face-Situationen durchgeführt wird. In den Protokollen dieser T-Gruppensitzungen kann man nachlesen, wie sich die Teilnehmer gegenseitig kritisieren, unter Druck setzen, beleidigen. Man findet alles. Es finden sich Sätze wie: der Kampf war dieses Mal besonders heftig. Unter anderem aus den Bemühungen, diese Situation zu entschärfen, aber natürlich auch aus einem gewissen Effizienzgedanken heraus, gingen dann die sogenannten instrumentierten T-Gruppen hervor. die Interventionen des Trainers durch Ratingskalen, die Ankreuzlisten, die man so kennt, die Skalen von 1 bis 5 und so weiter, ersetzten. Das machte die Sache nicht nur friedlicher, es erleichtert auch den Export der Feedback-Techniken sozusagen in das Umland der T-Gruppen-Labors. Und der Selbsteinschätzungstest, den ich am Anfang zitiert habe, ist eins dieser Instrumente, die in diesem Zusammenhang zum Einsatz kommen. Die Selbsteinschätzung, die ich damit ermittle, wird dann mit der Beurteilung verglichen, die Kollegen, Vorgesetzte, Untergebene, Kunden, Lieferanten, manchmal auch auswärtige Supervisoren über mich abgeben. Jeder kennt das, man muss nur mal was Teureres gekauft haben und bekommt dann einen Bogen geschickt, in dem man bewerten soll, wie man beraten worden ist, wie der Mitarbeiter so war und so weiter und so fort. Von da aus könnte man jetzt den Bogen zurück zur Gewissensprüfung schlagen und sagen, wo letztlich jeder zum Prüfer werden kann, ist der Prüfer genauso entzogen und ungreifbar wie Gott. Ja. Ulrich Bröckling, der sich ausführlich mit Feedback-Techniken beschäftigt hat, spricht im Anschluss an Foucault von einem demokratisierten Panoptismus. Mir ist aber ein anderer Punkt wichtiger, der ebenfalls die instrumentierten Varianten des Feedbacks tangiert. Und das ist noch einmal und abschließend der Aufstieg des Begriffs der Kompetenz zu einem hegemonialen Konzept. Ehrenberg hat ja diese Dynamik im Auge, wenn er schreibt, die Leitunterscheidung erlaubt, verboten, werde von der Unterscheidung können, nicht können abgelöst. Ich glaube aber nicht, dass es hier um eine Ablösung einer Leitunterscheidung durch eine andere geht, sondern eher um die Integration verschiedener diskursiver Ordnungen in eine psychologisch instrumentierte Superordnung, deren Leitunterscheidung dann tatsächlich die zwischen Können und Nicht-Können, zwischen Kompetenz und Inkompetenz ist. Letztlich wiederholt sich damit eine Dynamik, die Hegel mit seiner Rede von den Empfindungssatzungen angedeutet hat, weil Empfindungssatzung ja bedeutet, dass die Ordnung der Affekte und dessen, was mir so widerfährt, was also weder geboten noch verboten werden kann, in eine moralische Ordnung integriert wird, die dann Vorschriften darüber formuliert, in welcher Stimmung ich mich zu befinden habe, wenn ich meine Pflicht tue, wie lange ich zu trauern habe, ob ich überhaupt trauern darf und so weiter, was für eine Gemütsverfassung bei der und jener Situation die angemessene ist, sodass dann eben das Urteil dieser Gewissensprüfung nicht nur auf Handlungen, sondern auch auf Empfindungen geht. Und Analysen wie die von Boltanski und Schapello, von Ehrenberg und Illouz legen nun nahe, die Hypothese zu wagen, dass diese Ordnung noch einmal geschluckt und in psychologischen Begriffen reformuliert worden ist, wobei der Imperativ, es muss sich testen lassen, eine zentrale Rolle bei der Verbreitung und dem Erfolg dieser Konzepte spielt. Illouz schreibt, der den meisten modernen Testformaten zugrunde liegende therapeutische Code verschmelze die Dimensionen des Fachlichen, Moralischen und Emotionalen im Medium der Kompetenz. Man könnte fast sagen, wahrscheinlich ist das Emotionale sogar so eine ganze Zeit lang das Bindemittel, durch das alles mit allem sozusagen da verschmolzen wird. Der Begriff der Kompetenz besagt aber letztlich, dass alles gekonnt wird. Verbindet man Begriffe wie den der Emotion, der Kommunikation oder des Sozialen mit dem der Kompetenz, so heißt das, dass man sie nur noch denken kann, sofern affektive Widerfahrnisse, soziale Konflikte und moralische Ansprüche anderer von mir gekonnt werden. Und das heißt letztlich gar nicht. Vielen Dank.